XXL Club Night Spezial live vom Open Air Floor hier beim Kraftwerk in Borken. Das war eben volle drei Stunden Chris Liebing. Und da fängt eben Relic an. Ein Live-Act. Und wir haben die Bremsen gelöst. Wir denken messerscharf und denken gleichzeitig über Arme. Das ist ein gutes Gefühl. Wir versuchen nicht mehr irgendwas zu kontrollieren. Wir treiben dahin. Wir vergessen allen Schmerz und die Qualen des Lebens. Wir wollen woanders hin. Wir haben vor nichts mehr Angst. Unsere Unsicherheit ist in Luft verpufft. Wir schweben in den Wolken und haben uns weit geöffnet. Wir sind Raumfahrer, die die Erde umkreisen. Ja, die Welt sieht verlockend wunderschön aus. Wir sind Fanatiker, die nach dem Unerreichbaren streben. Wir riskieren unseren Geisteszustand für Augenblicke zeitweiliger Erleuchtung. So viele Ideen, so wenig Erinnerung. Der letzte Gedanke schon ermordet von der Erwartung des Nächsten. Uns ein überwältigendes Gefühl der We'll be right back. XXL Clubline Spezial.